The Face of Death. Mysteriöse Kriminalfälle. Der Podcast. The Face of Death. Ja, herzlich willkommen zum Face of Death Podcast, die Folge 17. Wir haben wieder einen, so wie ich meine, recht interessanten Fall für euch rausgesucht und ich bin mir ganz, ganz sicher, am anderen Ende der Leitung habe ich den Hattie. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Ja, wir haben uns, ja, das könnte ich mir sagen. Also, wir haben uns ja im Vorgespräch mal wieder über diesen Fall kurz unterhalten und ich habe gesagt, was findest du da? Ich meine, oder ich suche ja auch mal Fälle, aber was findest du da wieder für Fälle? Und wir begeben uns diesmal wieder auf eine Zeitreise, also mal wieder ganz, ganz weit, ich glaube, wie sagt man, 19. Jahrhundert oder so. Ja, genau. In die Zeit des Goldrauschs. Also. Ja, genau. Ja, ich habe auch so beim Raussuchen und beim Durchlesen, ich habe dann immer so Bilder im Kopf, so Schwarz-Weiß-Filme, so die alten Krimis, die wo so gibt, weißt du, das ist so vom Gefühl her, passt das dann immer so ein bisschen da in die Richtung. Ja. Also vielleicht ein kleiner Filmtipp an dieser Stelle, der Podcast, also heute ist Montag, wir nehmen Montag auf, Klaus hat versprochen, es kommt am Dienstag raus. Wenn ihr heute am Dienstag die Podcast-Folge noch hört, weil ihr alle ganz heiß drauf seid, heute Abend auf Sat.1, ich meine um 19:45, kommt eine Sat.1-Verfilmung von Jack the Ripper. Und das hört sich ziemlich interessant an und sah auch von meiner Vorschau sehr, sehr gut aus. Ah, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Ja, kannst du dir ja dann wahrscheinlich als Streamingdienst irgendwie mal gucken. Oder hier, du hast ja diesen Online-TV-Rekorder. Ja, genau. Ich lade mir so Sachen dann runter und schaue. In der Vorschau sah es sehr, sehr gut aus. Ah ja. Okay. Ist das eine deutsche von Deutsch verfilmt oder Englisch oder weißt du nicht, ne? Ich nehme mal an, das ist wieder so eine hauseigene Sat.1-Produktion. Also ähnlich wie die großen Streamingdienste wie Netflix oder Amazon machen ja RTL und Sat und so, die machen ja auch ihre eigenen Serien und die sind Filme, die sind ja auch immer relativ gut. Und das war jetzt mal so Jack the Ripper. Also ist aber nicht mit Til Schweiger oder so. Nee, das ist es nicht so. Ja gut, super. Ja so, das wäre auch mal eine Idee. So Filmtipps können wir eigentlich auch mal geben, wenn was Interessantes kommt, ne? Oder interessante Dokus. Wir haben das ein oder andere zugeschickt gekriegt, auch per Twitter, an sehr interessanten, wie soll ich sagen, Vorschlägen, was wir mal machen könnten und so. Vielen Dank dafür. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht alles angeschaut, was uns dazu gespielt wurde, aber ich glaube, das ein oder andere Interessante ist auf jeden Fall dabei. Also da bin ich mal gespannt. Ja, wir hatten ja. Wie schaut es denn sonst aus mit Feedback auf die ganze Geschichte? Ja, aber ich will ja, ich will kurz nochmal drauf einsteigen. Du hast mir eigentlich einen Ball zugespielt und hast ihn mir gerade wieder weggenommen. Ja, so bin ich. Wir hatten ja im letzten Podcast die Frage gestellt, wir würden ja ganz gerne eine Face of Death Podcast-Tasse verlosen oder ja, irgendwie. Und wir hatten dazu ja aufgerufen, dass wir Vorschläge haben wollen, wie wir diese Tasse verlosen können. Ich weiß nicht, ob du noch auf dem Schirm hast, was gekommen ist. Es sind eigentlich nur zwei Vorschläge gekommen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Oh, nee, jetzt, ich weiß, der Daniel hat was geschickt, der Brombeerfalter, da kann ich mich erinnern, der hatte eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, von wem es war, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Also, die erste, die kam, da hatten wir mal kurz drüber gesprochen und haben uns eigentlich auch gleich dazu entschieden, nein, das machen wir nicht. Der erste Vorschlag war, dass wir die Tasse verlosen sollten, wenn man uns Lösungsvorschläge schickt für den perfekten Mord. Und da haben wir gesagt, nee, das ist jetzt so ein bisschen zu makaber. Schwierig, ja. Ja, weil du hast ja dann auch gesagt, ja, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie da irgendwas eine Vorlage geben für irgendwas. Ja, du, du schmunzelst, ich schmunzel auch so ein bisschen drüber, aber wir wissen nicht, wer alles unsere Podcast hört und wir wollen da jetzt keinem was unterstellen, haben aber ganz, ganz klar gesagt, nein. Und den zweiten Vorschlag, ich weiß nicht, ob das dann der von dem Brombeerfalter war oder ob das der andere von dem Brombeer, ob das gerade das von Brombeer, der Vorschlag, der kam, den finde ich persönlich eigentlich gut. Und das habe ich jetzt mit dir nicht abgesprochen, das können wir jetzt mal schnell entscheiden. Erzähl doch mal. Es hat uns jemand geschrieben, ich weiß nicht, wer es war, ob es bei Twitter oder per Mail war, hat vorgeschlagen, hat gesagt, ihr schickt uns einfach einen Fall, den wir hier im Face of Death bearbeiten. Und den Fall, den wir dann bearbeitet haben, derjenige bekommt die Tasse. Der kriegt die Tasse, ja genau. Ich glaube, das war der Daniel. Und zwar kam das auf Twitter per PN, kann das sein? Hm. Das können wir aber dann nochmal schauen. Also, ja, also ja, gut, die, wollen wir das machen? Natürlich, das wäre natürlich toll. Denn wenn uns jetzt natürlich mehrere Leute einen Fall schicken, dann müssten wir wahrscheinlich auslosen, oder? Welchen wir nehmen, wenn mehrere interessante sind. Also, oder wir suchen uns einfach einen aus. Nee, das machen wir nicht. Also schickt uns per Twitter Direct Message bitte. Also öffentliche Sachen, also es soll dann schon keiner im Vorfeld wissen, was kommt. Direct Message bitte mit eurem Namen. Und wir werden nicht sagen, welchen Fall ihr uns vorgeschlagen habt. Wir werden nur sagen, der Fall von Daniel, sagen wir jetzt mal, der hat es gewonnen und den werden wir dann zum nächsten Mal dann aufarbeiten und dann werden wir dich anschreiben und dann sagen, schick uns bitte deine Adresse und dann kriegt derjenige die Tasse. Also, okay, um das Ganze ist ein Plan. Um das Ganze zu vereinfachen, Daniel, wenn es Daniel war und das vorgeschlagen hat, du kriegst natürlich nicht die Tasse. Ich denke aber, Daniel hat es verstanden, dass das nicht so gemeint war. Schickt uns also bitte Fälle, die wir bearbeiten sollen, aber am besten auch schon mal Fälle, die nicht schon mal in deutschsprachiger Sprache verpodcastet sind. Also guckt mal ruhig bei den Hoaxillas rein, die haben ja auch so ein paar Morde. Also nicht, dass wir irgendwas verpodcasten sollen, was die Hoaxillas schon mal genommen haben und so. So, und wenn wir dann so 7, 8, 9, 10 oder was weiß ich haben, die schmeißen wir dann in einen Topf. Da gibt's ja diese Random-Seite. Da kriegt dann jeder Daniel, Michael, Katharina, die kriegen alle eine Nummer. Und richtig. dann drücken wir einfach aufs Knöpfchen, ich oder du, zack. Und dann ist es Nummer 4. Und dann ist dann von Michaela der Fall XY, den wir nicht nennen werden. Das ist dann der Fall, den wir dann in der darauffolgenden Face of Death-Folge bearbeiten werden. Also ihr könnt da Fälle wirklich nehmen. Also nehmt aber bitte, wenn es geht, jetzt wirklich so Sachen wie, also schon, also die Morde oder so, weil wir uns mit diesen Entführungen und diesen ganzen Sachen, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher, das weicht eigentlich von unserem Thema ab. Vielleicht machen wir mal eine Sondersendung zu Weihnachten oder was weiß ich da oder keine Ahnung, dass wir mal eine Entführung nehmen oder so, aber präsentiert uns eine Leiche, so. Okay. So. Tausche Leiche gegen Tasse. Genau, also verstanden. Ich hoffe, ja, es kommt was. Schon. Ich hoffe, es kommt schon. Ja, Feedback ist diesmal gar nicht so viel gekommen, nämlich eigentlich nur ein paar neue Follower bei Twitter. Facebook ist auch eher schwach, aber ich habe auch so das Gefühl, dass Facebook momentan also in manchen Sparten sehr schwach ist. Kommentare haben wir, ich glaube, 5 Lösungen zum letzten Fall. Da kommen wir aber gleich zur Fallauflösung. Und 3 ganz normale Kommentare, die schicken wir ja, das kennt ihr ja schon, hinten dran, ans Ende dran. Und iTunes habe ich gerade nochmal reingeschaut, da ist auch nichts Aktuelles. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, schickt uns ein paar iTunes-Rezensionen und dann geht das nach vorne. Was nicht nach vorne ging, das war es ist mindestens ein genauso bekannter Mörder, glaube ich, wie Jack the Ripper, nämlich die Lösung des Falls vom letzten Podcast. Vom letzten Podcast, genau. Die Überschrift war Familienoberhaupt mit Hörnern. Ich kann es ja nochmal vorlesen. Er gab sich als der Leibhaftige aus. Er berührte niemanden. Doch als er ging, blieben nur Leichen zurück. Hey, was ist neu los? Na, wird schon klappen. Also, das war natürlich ein sehr bekannter Mensch an der Stelle. Wir haben auch 5 richtige Lösungen gekriegt dazu. Die richtige Lösung ist Charles Manson. tatsächlich war diesmal gesucht. Ich lese mal kurz vor, was wir als Lösung rausgearbeitet haben. Da steht, am Abend des 8. August 1969 drang eine Gruppe von 5 Personen, angeführt vom 34-jährigen Charles Manson, in die Villa des Filmemachers Roman Polanski bei Los Angeles ein, wo dessen Frau, die Schauspielerin Sharon Tate, gerade mehrere Freunde bewirte. Manson, der mit seinen Anhängern in einer sektenartigen Gemeinschaft der sogenannten Manson Family lebt, verkündete, ich bin der Teufel und ihr werdet alle sterben. Seine Jünger, die unter seiner Anleitung bereits zahlreiche Morde verübt hatten, setzten seine Worte in die Tat um. Die ganze Partygesellschaft wurde ausgelöscht. 1971 wurden die Täter zum Tode verurteilt, was kurz darauf in lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde. Manson, dessen Motiv übertriebener Hass auf die Gesellschaft war, erlangte in bestimmten Kreisen Kultstatus. Sein Name wurde in der US-amerikanischen Alltagssprache ein Synonym für das Böse. Ja, und da haben wir 5 richtige Lösungen, Hatti. Wer hat denn richtig gelöst? Ja, wer hat denn richtig gelöst? Ja, da fange ich doch mal ganz oben an. Das war als erstes der Bastel-Andi, ist das richtig? Ja, ne? Mhm. Dann haben wir den Rainer. Dann haben wir den bekannten Wolfgang alias Isopode. Wie sollte es anders sein? Ja, und den letzten, den wir noch haben, der Carsten, ne? Carsten. Und ich habe noch den Alex hier stehen, der auch sehr fleißig die Rätsel löst und sehr, sehr fleißig auch kommentiert. Ich würde meinen, wir lesen jetzt die Kommentare nicht vor. Ihr habt es alle richtig erfasst und auch teilweise sehr schön zusammengefasst, um was es geht. Also ähnlich wie die Zusammenfassung, die wir auch hier auf die Beine gestellt haben. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Mitmachen. Mhm. Das freut mich, dass das bisschen so den Leuten Spaß macht und gefällt, auch so ein bisschen Rätsel zu lösen bei uns im Podcast. Ja. Ich fand diesen Fall ja auch immer, ich hatte ja auch schon überlegt, ob wir den machen, weil das ist ja, also es ist ja mit einer der bekanntesten, also mindestens so bekannt wie Jack the Ripper, was ich gesagt habe oder so. Ja. Gibt es nicht auch irgendwie so ein Popst Manson? Marilyn Manson gibt's, ne? Marilyn Manson, ja, das ist aber was anderes. Das sind halt Fälle, die sind sehr, wie soll ich sagen, sehr komplex und sehr groß und das, ich glaube, das sprengt auch so ein bisschen A, so ein Podcast und B, weiß ich, zum Beispiel bei Charles Manson gibt es, glaube ich, Dokus ohne Ende auf YouTube. Ich weiß nicht, inwiefern wir da noch was draufsetzen können, Verfilmung, was es schon jeden Verfilmung, Tag. Ja. Verfilmung gibt es ja wahrscheinlich auch, ne? Ja, denke ich schon, bestimmt, ja. Ja. Sicher. 1969, 1971, das war die Zeit halt von Charles Manson. Im aktuellen Fall begeben wir uns an eine Zeit, da ging es natürlich immer viel um Geld, Liebe, Intrigen und es war die Zeit des Goldrausch. Und was da so passieren kann und auch schieflaufen kann und was man so alles versucht zu vertuschen und was alles so schieflaufen kann bei Ermittlungen und bei Beweissicherung und manche Sachen einfach so ins gerade Licht zu rücken, das könnt ihr jetzt mal in den nächsten Fall euch mal anhören und ich denke, wir hören da erstmal kurz hinein. Sir Harry Oakes wurde in Maine geboren. Er nahm an dem Goldrausch am Klondike River teil. Später schürfte er Golf in Kalifornien, Australien und Neuseeland. 1912 wurde er im Norden von Ontario fündig und einer der reichsten Männer des Landes. 1935 zog er auf die Bahamas in ein wunderschönes Haus in Nassau. 1939 wurde er vom König von England zum Ritter geschlagen. Am Morgen des 8. Juli 1943 fand der Hausgast Harold Christie den 68-Jährigen ermordet in seinem Bett. Er war zu Tode geprügelt, dann mit Benzin übergossen und angezündet worden. Die Daunenfedern des Bettes bedeckten seine Überreste. Tja, Ich habe gerade gesagt, wir sind in der Zeit des Goldrauschs, was ich total vergessen habe zu sagen. Er wurde zum Ritter geschlagen. Ich weiß zwar nicht genau, was es heißt, zum Ritter geschlagen zu werden und wann man sich das verdient, ob das sowas ist wie das Bundesverdienstkreuz. Da bin ich jetzt unvorbereitet. Ich weiß nicht, was das heißt, aber man ist dann wohl, ja, ist man ein Ritter von England? Ich weiß es nicht. Also, ja, ich habe da auch nur gesundes Halbwissen. Du darfst dann den Titel Sir tragen. Bekannte Menschen, die auch zum Ritter geschlagen wurden, gerade so in der Neuzeit, ist zum Beispiel Sir Elton John oder Sir Paul McCartney. Ah, okay. Also das ist, ich denke mal, das können wir gerne auch an die Hörer weitergeben. Also ich verstehe es so, es ist ein bisschen, glaube ich, wie das Bundesverdienstkreuz, nur die Engländer machen das halt noch sehr theatralisch und da wirst du dann Ritter, ne? Also Ritter Elton, so mein Lieblingsritter in Strumpfhosen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, aber wir haben einen toten Ritter und zwar den Sir Harry Oakes. Das stimmt. Ja. Kommen wir nochmal zu den Ermittlungen. Also bei der Untersuchung des Leichnams hat man am Kopf oder an der linken Kopfseite der Leiche diverse, zahlreiche Einkerbungen gefunden und die deuten darauf hin, dass hier wohl mit einem spitzen Gegenstand auf den Kopf eingeschlagen wurde, sprich also der Schädel wurde halt auf brutalste Weise zertrümmert. Dann hat man im Zimmer noch ein chinesisches Papavent im Zimmer gefunden und dort fand man blutbeschmierte Fingerabdrücke und man fand noch einen einzelnen blutigen Händeabdruck an der Wand. Man kann zu dem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie die da hingekommen sind, weil wir kommen auch gleich so ein bisschen, was da so ein bisschen schiefgelaufen ist, weil man da ein paar Leute hingelassen hat, die da nicht hätten sein dürfen, sollen. Und deswegen kann das natürlich auch alles von irgendwelchen Leuten gekommen sein, die eigentlich an diesem Tatort nichts zu suchen hatten. Man hat dann nämlich auch noch blutige Fußabdrücke gefunden. Ist klar, wenn da irgendwelche Leute umherlaufen und da fließt Blut, dann sind natürlich auch irgendwelche Fußabdrücke. Und man hat zumindest auch es so in den Ermittlungen dargestellt, dass der ganze Leichnam nicht verbrannt werden sollte, also sondern auch das ganze Schlafzimmer. Ich meine, gut, wenn so ein Zimmer brennt, dann brennt natürlich auch das ganze Haus ab. Und es werden natürlich diverse Beweise vernichtet. Bahamas, muss man jetzt sagen, wie das zu dem Zeitpunkt damals war, zumindest wenn es bekannte Leute waren, er war ja nun wirklich einer der reichsten Leute in der Gegend, das passt dann wahrscheinlich auch nicht so in das Schema dieser Inselgruppe und der Herzog Windsor Gouverneur von den Bahamas hat das halt versucht so darzustellen, dass es ein Selbstmord war. Man hat einfach gesagt, okay, das ist ein Selbstmord und aber der Herzog von den Bahamas, ich weiß gar nicht, ob das englische Kolonien waren, waren in Großbritannien nicht besonders beliebt und deswegen wollte er irgendwie vermeiden, dass er in irgendeinen Skandal reingezogen wird und hat es zumindest dann auch so geregelt, dass wenn es Neuigkeiten zum Fall gab, das Ganze irgendwie zu vertuschen und hat dafür dann extra zwei Detektive arrangiert. Also er wollte halt immer auf den Bahamas gut dastehen und hat dann halt einfach gesagt, das war ein Selbstmord. Ja, hier ist direkt von oberster Stelle aus gefuscht worden diesmal an dem Fall, das kann man schon ganz klar sagen. So wie ich es verstanden habe, hat er wohl keinen leichten Stand gehabt in Großbritannien. Er ist so ein bisschen belächelt worden und Gouverneur auf den Bahamas zu sein, war wohl so ein bisschen so eine, heute sagt man Wegbelobigung, ne? Heute schickt man Leute ins Europäische Parlament und damals hat man Leute, die man in England loswerden wollte, wohl ja als Gouverneur auf die Bahamas geschickt. Und ich glaube, da hat er Sorge gehabt, jetzt habe ich hier schon den Job auf den Bahamas und dann läuft auch noch was schief. Mhm. Also dementsprechend. Und diese beiden Detektive, das war wohl die Idee, dass er gerne schneller informiert sein wollte, als das, was die Polizei beziehungsweise seine eigenen Behörden rausfinden können in diesem ganzen Fall. Was aber, glaube ich, nur bedingt geklappt hat. Also es gibt wie immer einen Hauptverdächtigen. Und bevor wir da hinkommen, noch ein bisschen zur Situation, wie du eben schon richtig gesagt hast. Man hat die ganze örtliche Prominenz erstmal, der hat man erstmal natürlich erlaubt, sich das alles anzuschauen. Warum das immer so ist, werde ich nie verstehen. Das haben wir in anderen Fällen auch schon gehabt, dass die Leute, die irgendwo wichtig sind in so einer Stadt, irgendwie dann da durch den Tatort laufen dürfen und haben natürlich direkt wieder auch Spuren verwischt, die wahrscheinlich wichtig gewesen wären. Die Ermittler erklärten später, dass ein Fingerabdruck auf diesem Paravan, das ist so eine chinesische Trennwand, das kennst du wahrscheinlich, ne? Das ein Paravent, so, ja. Ja, das sind so drei oder vier Holzdinger mit so Stoff dazwischen, die du so als Raumtrenner benutzen kannst. Und man ist damals direkt hergegangen und hat gesagt, diese Fingerabdrücke, dass die zu dem Schwiegersohn gehören von dem Oaks. Und zwar ist das der Graf Alfred de Marigny. Das ist schwierig auszusprechen. Da habe ich lang gesucht, um das irgendwo zu finden, wie man den ausspricht. Das ist ein Franzose. Und der war auch auf der Insel nicht besonders beliebt. Und ja, den haben sie gleich mal genommen und als Hauptverdächtigen gar nicht lang gefackelt, sondern gleich erstmal inhaftiert. Das heißt, er ist gleich in Untersuchungshaft gewandert, aufgrund des Fingerabdrucks, den man gefunden hat. Wobei hier nicht erwähnt ist, ob das ein blutiger Fingerabdruck war. Also das heißt, es ist ein bisschen schwammig auch. Ich meine, wenn der Schwiegersohn des Hauses ist, da kann ja schon mal passieren, dass da Fingerabdrücke von ihm irgendwo im Haus rumschwirren, würde ich sagen. Ja, okay. Und wenn man jetzt auch die Prominenten damit reingenommen hat, ich meine, die werden da auch nicht da in dem Blut umher touchen oder so. Die Fußabdrücke, okay, das kann schon sein, wenn sie da durch so eine Blutlache laufen, aber Fingerabdrücke, das wird hier halt auch nicht ganz genau beschrieben, aber man hatte zumindest relativ schnell einen ersten Hauptverdächtigen. Aber man hat natürlich noch so ein bisschen was getan. Man hat noch ein paar weitere Verdächtige gesucht. Auf den Bahamas residierte natürlich auch so ein bisschen die Mafia und Harry Oaks oder Sir Harry Oaks, der hat die Etablierung des legalen Glücksspiels auf der Insel bekämpft und das wurde natürlich von der Mafia gesteuert und deswegen vermutet man natürlich auch, dass die Mafia eventuell sich an ihn rächen wollte und da gab es unter anderem Kämpfer für diese Casinos, die diese illegalen Glücksspiele betrieben haben, unter anderem ein gewisser Lucky Luciano und Meyer Lansky. Und es gab dann ein Gerücht, die Runde, dass die Mafia professionelle Killer aus ihrem Umfeld losgeschickt hat, um ihn dann einfach zu beseitigen, weil er halt einfach sich dagegen gewehrt hat. Aber gut, was für Gründe er dafür in Erwägung gezogen hat, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, er hatte sowieso durch seine Goldfunde unwahrscheinlich viel Geld und ja, zumindest hat er sich versucht, mit der Mafia so ein bisschen anzulegen. Ja, vor allem nicht mit irgendwem, sondern Lucky Luciano und Meyer Lansky, wenn man die mal googelt oder auf Wikipedia mal guckt, das waren zwei richtige Schlachtschiffe, ne? Bei der Mafia damals. Also die kannten weder Freund noch Feind. Wenn die was wollten, haben die einfach durchgegriffen. Und da die sich wohl auch auf den Bahamas rumgetrieben haben damals zu der Zeit, sind die natürlich sehr schnell auch in den Fokus geraten. Wer auch in den Fokus geraten ist, ist ein Walter Foskett, heißt er. Der war damals 61 Jahre alt. Und das war der Rechtsanwalt von Oaks. Und der wurde verdächtigt. Das ist jetzt so wieder so ein Ding, wo aus meiner Sicht irgendwas an den Haaren herbeigezogen wird, aber ich werde es mal einfach so weitergeben, wie es steht. Weil in einem Bericht des FBIs war von einem Streit zwischen einem Kunsthändler, der nennt sich Fred Maluf, und dem Anwalt die Rede, also dem Anwalt von Harry Oaks. Foskett hat sich angeblich im Auftrag von Oaks mit Maluf über den Kauf von Bildern unterhalten. Es kam zum Streit, bei welchem Foskett, also der beschuldigt wurde, den Kunsthändler mit einer Waffe bedroht hatte. Als Marlow Oakes über die Auseinandersetzung informierte, behauptet dieser, nichts von den Bildern gewusst zu haben. Er war wütend über die Lüge seines Anwalts und wollte ihm die Meinung geigen, steht da. Ein paar Tage nach dieser Unterhaltung wurde Oakes ermordet. Ich verstehe das im Klartext so, ich finde es ein bisschen wirr geschrieben, aber im Klartext heißt so, scheinbar wollte dieser Walter Foskett so hinterm Rücken von dem Oakes Geschäfte machen mit irgendwelchen Bildern. Das hat dem Oakes natürlich nicht gefallen, dann haben sie sich gestritten und die Annahme ist dann, dass dieser Anwalt dann Oakes umgebracht hätte, weil dieser Streit wohl irgendwie ausgeufert sein muss dann an der Stelle. Beziehungsweise waren bestimmt Beschuldigungen im Raum wegen Geld und hast du nicht gesehen und deswegen gilt er als einer der Verdächtigen. Walter Foskett, 61. Ja, die Informationen stehen ja so im Netz, aber wie du schon sagst, das hört sich echt an den Haaren herbeigezogen. Aber zumindest, auch wenn man das Ganze totschweigen wollte auf der Insel, hat man sich natürlich an jedem Strohhalm geklammert, um irgendwelche Verdächtigen aus der Reserve zu locken oder zumindest irgendwen zu verhören oder anzuklagen. Einen weiteren hätten wir noch anzubieten. Harold Christie, damals 47 Jahre, der wurde von Fred Marlow, das ist der gerade erwähnte Kunsthändler, beschuldigt, dass er an dem Mord beteiligt gewesen sein könnte, oder weil er hat nämlich den Leichnam gefunden. Und der war zu dem Zeitpunkt Grundstücksspekulant und ehemaliger Rumschmuggler. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich gerade eben schon mal erwähnt habe. Er war nämlich auch ein Befürworter des Glücksspiels auf der Insel. Also das heißt, es könnte ihm natürlich genauso wenig gepasst haben, dass der Sir Harry Oakes sich dagegen gewehrt hat. Jetzt könnte man natürlich auch mal so ein bisschen anfangen rumzuspinnen, was wir ja auch mal, dass man mal auch unsere eigene Meinung sich da oder unsere eigene Meinung mit reinbringt. Na klar, war er vielleicht Glücksspieler, hat ein bisschen Geld gehabt, wollte das ein bisschen aufstocken, hat jetzt den Gegenwind von ihm bekommen und hat vielleicht die Möglichkeiten genutzt, mit der Mafia vielleicht gemeinsame Sache zu machen. Das sind jetzt aber auch nur Spekulationen, die nirgends wirklich belegt sind. Aber man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, der hat sich mit der Mafia zusammengetan und die haben den halt gemeinsam vielleicht umgebracht und dann halt auch den Leichnam angesteckt. Ja, vor allem als Rumschmuggler bestimmt auch kein Kind von Traurigkeit letztendlich. Genau. Also da werden wir später, wir haben heute wieder einen kleinen Block dann mit Zweifel und Fragen, da werden wir uns mit ihm nochmal beschäftigen und auch während der Gerichtsverhandlung, glaube ich, kommt sein Name auch nochmal im Spiel, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, werden wir gleich sehen. Die Gerichtsverhandlung begann auf jeden Fall am 18. Oktober 1943. Und die Staatsanwaltschaft präsentierte Zeugen, die als erstes mal das schlechte Verhältnis zwischen Oakes und seinem Schwiegersohn, also dem Graf de Marigny, weiter herausgearbeitet haben und die Situation auch beleuchtet haben, warum die so ein schlechtes Verhältnis miteinander hatten. Es war nämlich so, Marigny war mit der Tochter von Oakes an deren 18. Geburtstag durchgebrannt. Das war für damalige Verhältnisse natürlich ein No-Go, aber genau richtig getimt, weil sie mit dem 18. Geburtstag nämlich auch alt genug für das Erbe des väterlichen Vermögens war. Und Marigny wird immer wieder auch im Laufe der Verhandlung als geldgierig bezeichnet. Also das wird schon passen, dass er sich da die Tochter von dem Oaks unter den Nagel gerissen hat. Ja, das ist ja auch schon ein bisschen komisch, was ich jetzt erzählen habe. Also ja, wir haben es so ein bisschen unter die Überschrift ungewöhnliches Verhalten uns notiert, weil ein Zeuge hat nämlich ausgesagt, er habe gehört, wie sich zwei Männer am Tag vor dem Mord gestritten hätten und da, also Oakes war ein, also das waren halt der Oakes, der war verärgert, dass auch seine Frau Briefe von, oh Gott, hilf mir nur, wie spricht man denn aus? Marigny. Marigny, genau. Also er hat Briefe erhalten und er hat ihm halt mehr oder weniger wirklich richtig befohlen, er solle damit aufhören und beschimpft ihn als sexbesessen. Und die Polizei hat berichtet, dass Marigny am Morgen des Mordes um 7.30 Uhr auf der Polizeistation aufgetaucht ist und hat sehr gestresst ausgesehen. Und er fragte, ob jemand seinen Wagen begutachten könnte, den er in einen Lastkraftwagen umgebaut hat. Also das hört sich so ein bisschen an, ich bin so ein bisschen durch den Wind und verwirrt. Ja, oder ich versuche mir ein gutes Alibi zu basteln, ne? Ja. Könnte man vielleicht auch annehmen. Also die Verteidigung, die enthüllt dann erstmal, dass die Ermittler in diesem ganzen Durcheinander am Tatort die Fingerabdrücke auch durcheinander gebracht haben. Ursprünglich hatten sie ja erklärt, die wären von Marigny, dem war aber gar nicht so nach näherer Prüfung. Und die Verteidigung verdächtigt dann nämlich den eben schon angesprochenen Harold Christie, das ist hier der Rumschmuggler und der Hausgast, der den Oakes gefunden hat, tot in seinem Bett. Und stellten ihm die Frage, warum Christie sein Auto in der Nacht des Mordes denn außerhalb der Sichtweite des Hauses geparkt habe. Weil er hätte wohl auch Werbeplatz genug gewesen, da ganz normal vorm Haus zu parken und wie man es halt also macht. Also normalerweise parkst du ja nicht extra Meter weit weg. Und Christie behauptet, und jetzt kommt's, Trommelwirbel, er habe Benzin sparen wollen. Mhm, genau. So, jetzt weiß ich nicht, wie die Versorgung damals, wo sind wir, 1943 war, aber ich glaube, Benzin für die Autos gab es 1943 schon genug, oder? Ja. Da war noch nicht so, war nicht so eng. Und außerdem hat dann der örtliche Polizeiinspektor noch bezeugt, er habe Christie gegen Mitternacht als Fahrgast in einem ganz anderen Auto noch gesehen. Und Christie behauptet aber steif und fest, er habe die ganze Nacht des Mordes in dem Haus von Harry Oakes verbracht und es auch nicht verlassen. Ja. Das scheint gereicht zu haben als Alibi an der Stelle. Ja, dann hat auch natürlich der Marigny ein Alibi. Wie soll es auch anders sein? Weil wir haben immer irgendwelche zweifelhaften Aussagen oder Alibis, wo man nicht ganz glauben kann, was da passiert ist. Der Marigny hat nämlich ausgesagt, er habe in der Mordnacht Gäste gehabt und einer von ihnen hat ihn gegen 1 Uhr nachts nach Hause gefahren. Und die Fahrt hat 45 Minuten gedauert und auf die Frage, warum denn seine Hände und seine Haare und sein Bart angesenkt gewesen seien, Achtung, jo, hat er geantwortet, beim Anzünden einer Zigarre wäre das passiert. Also das ist also so ähnlich wie die Nummer mit dem Benzin gerade. Ja, dafür gibt es schon den ersten Gong. Ja. Der zweite Gong kommt jetzt. Außerdem hat er auch noch mit einem Gasherd gekocht. Das heißt also, da könnte jetzt natürlich auch alles angesenkt worden sein. Ja. Und die Geschworenen befanden Marigny am 12. November 1943 nach weniger als 2 Stunden Beratung für unschuldig. Mit dem Grund für den schnellen Freispruch war wohl auch die Tatsache, dass Marignys Frau Nancy und somit die eigene Tochter von Oakes von der Unschuld ihres Mannes so überzeugt war und das auch mehrfach außerhalb der Gerichtsverhandlung bei der Presse hat sie das halt erzählt. Als Zeugin der Verteidigung kommt sie als Ehefrau natürlich nicht in Betracht, hat aber auch so einen erheblich zumindest einen Beitrag geleistet, dass sie halt immer gesagt hat, nee, das ist nicht schuldig. Ich meine, das kriegen natürlich auch die Geschworenen mit, wenn da in der Presse was geschrieben wird. Die sind ja auch nicht doof. Und trotz des Freischusses wurde Marigny im Anschluss an der Verhandlung der Insel verwiesen. Warum auch immer. Und gegen die beiden anderen Verdächtigen, Harold Christie und Walter Fawcett, wurde nie eine Gerichtsverhandlung eröffnet, was auch sehr eigenartig ist. Und im Umfeld der Mafia, da hat man sich erst gar nicht rangewagt. Aber ich meine, wenn da diese beiden Mafia-Größen waren, hat man sich das wahrscheinlich gar nicht getraut. Ja, oder man hat es sich gut bezahlen lassen an der Stelle wieder mal. Da bin ich eigentlich fast mehr von überzeugt. Weil wenn man sich die beiden mal wirklich ergoogelt auf, oder da reicht schon die Wikipedia, muss man gar nicht viel machen. Also den Luciano und den Maya Lansky, also die sind, außen vor. Ich glaube, da hätte die Polizei keine Chance gehabt, an die dran zu kommen an der Stelle. Interessant finde ich, ich musste ein bisschen grinsen bei diesem Part, er hätte auf Gas gekocht. Das geht mir auch immer so, wenn ich auf Gas koche, dann sind schwupp, sind die Barthaare weg. Ne? Ja, ist klar. Das ist ganz normal. Ja. Das wirft natürlich Zweifel und Fragen auf. Also so ein Freispruch, weil Ich würde auch sagen, Marigny war eigentlich ein geeigneter Verdächtiger. Der war bekannt, er war geldgierig, er hat häufig Streit mit seinem Schwiegervater gehabt und vielleicht hat die Polizei versucht, ihm die Schuld in die Schuhe zu schieben, das glaube ich aber nicht, weil diese ganze Geschichte, auch mit dem LKW, diese Sache, ich bin morgens um 7.30 Uhr auf die Polizeiwache zu fahren, hallo, kann mal einer schauen, ich habe mein Auto umgebaut in einen LKW, also muss ich nicht großen LKW, der wird wahrscheinlich irgendein Auto in so einen Pritschenwagen umgebaut haben und vielleicht braucht man da irgendeine Genehmigung für, aber das machst du ja nicht um 7.30 Uhr in der Früh, ich meine, da brennt ja nichts an, ist so meine Meinung, das finde ich auch sehr komisch. Und zweiter Punkt mit diesem Glücksspiel, das ist leider nicht, das wissen wir nicht genau, wie Marigny zu diesem Thema Glücksspiel eigentlich stand, aber so, wenn ich rauslese, dass er so hier sich die 18-jährige Tochter schon mal krallt, um sich irgendwie ein Erbe zu sichern, ich glaube, der wäre auch im Bereich Glücksspiel bestimmt nicht abgeneigt gewesen. Nee, also das ist alles sehr, sehr schwammig, also wir haben keinen Täter. Das haben wir in unseren Fällen ja öfter, dass also egal in welcher Zeit wir uns bewegen, also wir haben irgendwie ein Fingerchen dafür, dass bei diesen Fällen entweder ganz viel gefuscht wird oder ganz viel mit Geld geschmiert wird oder einfach Sachen da auf den Tisch gelegt werden, wo man sich fragt, was ist da los? Also man könnte sich jetzt natürlich auch mal fragen, wenn es jetzt ein professioneller Auftragsmörder war, also sprich einer von der Mafia, hinterlässt der blutige Fingerabdrücke, weil die Mafia-Leute sind mit Sicherheit der ein oder andere oder die Mitglieder so einer Mafia, die sind mit Sicherheit polizeilich der ein oder andere schon mal erfasst und die hinterlassen mit Sicherheit keine Fingerabdrücke, weil sie wissen, wir sind ja eh bei der Polizei registriert. Wenn wir da jetzt irgendwie auffliegen, ja, dann kann man natürlich einen Täter zuordnen. Und jetzt kann man sich auch natürlich noch fragen, wie ist der Mörder in das Haus eingedrungen? Also, und hat dann Oakes brutal erschlagen, die Leiche angezündet und konnte dann entkommen, ohne dass Harold Christie, der im Haus übernachtet haben will, von dem Lärm oder Rauch wach geworden ist. Also, das ist auch noch so eine Sache. Jetzt könnte man natürlich dann sagen, okay, dann könnte es ja auch der Harold Christie gewesen sein. Es gibt auch keine Information, ob er geschlafen hat, so richtig wirklich, weil ich meine, wenn da so ein Bett brennt, also, ich kann mir das schwer vorstellen, dass es nicht weiter gefackelt hat. Also es steht auch nichts da drin, ob die Leiche abgelöscht worden ist. Und somit stellt sich für mich die Frage natürlich auch, okay, war da jetzt vielleicht dann doch der Harold Christie beteiligt? Ja, vor allem ist Oakes erschlagen worden. Und wenn, so wie ich es verstanden habe, hat Christie direkt im Zimmer nebenan angeblich übernachtet. Und ich glaube, da kriegst du was mit, oder? Ja. Oder du schläfst wirklich so tief, kann ich mir also kaum vorstellen. Klingt, ist die Frage, war das eine Ausrede irgendwie, dass er das nicht mitgekriegt hat? Und ja, was halt noch bekannt ist, er ist wohl hin, oder er hat es so gesagt, er wäre wohl hingegangen und hat Oakes gefunden und war sich nicht sicher, was mit ihm los ist und hätte ihn deswegen umgedreht und deswegen wären seine Spuren an der Leiche. Das hat er so noch zu Protokoll gegeben. Ich weiß nicht, bei der Beschreibung, wie das ausgesehen haben muss, erschlagen, Benzin übergossen, verbrannt, die ganzen Daunenfeder vom Bett kleben irgendwie an der Leiche und dann gehst du noch hin und guckst, ob der wirklich tot ist. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht, oder? Nee. Ich glaube, ich würde da nicht hingehen. Ich würde also den Teufel tun, also als da jetzt irgendwie da noch irgendwas anzufassen. Also das ist auch schon sehr seltsam, ja. Das sind halt so die Zweifel und Fragen, die wir dann immer wieder haben. Auch in dem Fall wieder. Es geht schon immer damit los, dass aus irgendeinem Grund jedes Mal in diesen Fällen, die nicht geklärt sind, dass immer wieder irgendwo der Hinweis steht, die Polizei hat erstmal irgendwelche Leute, die mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben, da am Tatort rumlaufen lassen. Ich glaube, das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, oder? Nee. Ja, also das, wie sagt man immer so schön, früher oder damals war alles anders. Ja, naja, Da können wir eigentlich einen schönen Schwenker machen zu einem Kommentar, was wir gekriegt haben. Warte, da hat doch jemand so schön geschrieben. Was stand da? Frank L. hat was geschrieben in den Kommentaren. Die Arbeit eines Tatortreinigers haben früher die Polizisten halt noch selbst übernommen, schreibt er. Also das Gefühl habe ich auch teilweise. Ja, ja. Dass die also anfangen zu putzen, bevor was losgeht mit ganz genau. Oder wir jagen erstmal eine Kolonne Leute durch, die uns hinterher Geld dafür bezahlen. Ja, dann haben wir natürlich noch einen Kommentar bekommen, unabhängig von den Lösungen, und zwar vom Chaoskuchen, und der hat uns halt, was wir gesagt haben, was wir noch nicht wissen, was machen, spektakuläre Bankräube oder Entführung, er hat uns halt mal so als Stichwort Richard Oetker in den Raum geworfen, der, glaube ich, entführt wurde, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Das geht um Entführung, glaube ich, ja. Ganz genau, ja. Und dann haben wir noch einen einzigen Kommentar, und dann sind wir auch schon durch mit dem Podcast, ne? Ja. Ja, ich dachte du. Der liebe, der Herr Gorbatz, Peter heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Ja, Peter, genau. Der hat uns quasi einen Audiokommentar geschickt, auf die Art und Weise, dass er uns einen YouTube-Link geschickt hat zu Der Moritat vom Frauenmörderwurm von Georg Danzer, was ein sehr, sehr schönes Lied ist, was wir leider, wir wissen es immer noch nicht genau, nicht jetzt hier anspielen können, aber wo wir empfehlen, in den Kommentaren mal drauf zu klicken und sich da mal was anzuhören. Das ist, ja, komm. Wir können es nicht anspielen, aber wir packen es auf unsere Spotify-Playlist. Oh nee, nicht schon wieder. Wie die anderen Nischen-Podcasts auch. Oder das ist sehr schön. Ja. Was den heutigen Fall betrifft, auf jeden Fall müssen wir leider wieder sagen, dass der Fall zwar offiziell abgeschlossen ist, aber leider ungelöst auch an der Stelle. Also wer Harry Oakes wirklich umgebracht hat, wissen wir nicht. Können wir leider nicht aufklären, aber ja, case closed, würde ich sagen, an der Stelle. Ja, case closed, ja. Aber wir sind ja schon ganz, ganz gut voran. Also der nächste Fall, das Skript ist schon fast fertig. Also Klaus hat ja richtig vorgearbeitet. Ja. Und und wie wir es anfangs gesagt haben, also wenn ihr mal einen Fall möchtet, den wir bearbeiten sollen, dann werden wir den halt ziehen aus dem Lusttöpfchen, und denjenigen Fall, den wir ziehen, der gewinnt dann eine Face of Death Tasse, und wenn er ganz, ganz großes Glück hat, dann wird er vielleicht auch mal ein Fall für eins unserer Rätsel, weil wir haben natürlich noch ein Rätsel für euch. Wir haben das Krimi-Rätsel, und ja, passend zur Jahreszeit ist das überschrieben mit wohliger Weihnachtsschauder. Schon zu Lebzeiten hatte ein Mann sich durch seine Taten selbst ein Denkmal setzen wollen, dass man ihn eines Tages Seite an Seite mit Wilhelm Busch, da ist der Zeichner gemeint, abbilden würde, hätte er dennoch nie zu träumen gewagt. Wen suchen wir? Das ist die Frage. Das ist sehr interessant von mir, weil ich wusste, dass du auf Wilhelm Busch anspringst, wenn ich den hier vorlese. Hatten wir schon mal, ne? Ja, weil, ja, kannst du gerne erzählen. Ja, Wilhelm Busch kommt hier, oder zumindest die Geschichten von Wilhelm Busch, die er beschrieben hat, die kommen hier ganz sicher aus der Nähe. Und ja, dann werde ich mich doch auch mal mit diesem Fall befassen. Ja, freue mich, dass Klaus sich Zeit genommen hat wieder heute Abend, mal auf einem Montagabend. Ich hoffe, ihr hattet natürlich mal Spaß, sagt man nicht. Ihr hattet Freude für die Aufmerksamkeit. An der Aufmerksamkeit. Ja, und ja, an dieser Stelle sage ich, wir hoffen, dass wir wir haben ja wieder mal eine Woche länger gebraucht, dass wir dann wirklich in zwei Wochen das Termin nicht hinkriegen, aber es ist vor Weihnachtszeit, es ist immer ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Ja. Es ist auch Wichtelzeit für die Podcaster, da sind wir auch in der einen oder anderen Region vielleicht beteiligt, und deswegen ist Terminfindung ein bisschen schwierig. Aber ich sage an dieser Stelle erstmal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich sage Servus, und wie immer, passt auf euch auf. Case closed.